Erster ein Lied von Asa für den Musikleiter. Zweiter wir danken dir, Gott. Wir erzählen von deinen großen Taten. Dritter Gott sagt, ich bestimme die Zeit. Dann richte ich alle Menschen gerecht. Vierter die Erde wackelt und die Menschen haben Angst. Aber ich halte die Welt fest. Fünfter ich sage zu den stolzen Menschen, seid nicht so stolz. Sechster seid nicht hochmütig. Sagt keine bösen Worte gegen Gott. Siebte Hilfe kommt nicht aus dem Osten oder Westen. Auch nicht aus der Wüste. Achter Gott ist der Richter. Er macht manche Menschen klein und andere groß. Neunter Gott hat einen Becher in der Hand. Die bösen Menschen müssen daraus trinken. Zehnter ich aber werde immer froh sein. Ich singe Lieder für den Gott von Jakob. Elfter Gott nimmt den bösen Menschen die Macht. Er macht die guten Menschen stark.